Wer Didier Eribon live erleben will, muss sich anstellen. Vor der Autorenbuchhandlung warten junge Leute auf Restkarten, die meisten vergeblich. Drinnen versinkt der 63 Jahre alte Soziologe in einem wuchtigen Ledersessel und blickt etwas verloren durch seine schwarz umrandete Brille. Er ist selbst überrascht, dass seine Rückkehr nach Reims in Deutschland so viel Wind macht. Quand j'ai écrit ce livre, évidemment, je ne pensais pas que j'allais éclairer la situation politique allemande. Als ich es schrieb, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass mein Buch etwas über die politische Situation in Deutschland aussagen könnte. Aber heute scheint es so, dass darin bestimmte Entwicklungen in europäischen Ländern vorhergesehen sind. Fürchterliche Entwicklungen leider. Eribon schildert, wie die einst kommunistisch oder zumindest links wählenden Arbeiter zu Anhängern des Front National geworden sind. Obwohl schon 2009 in Frankreich erschienen und sofort ein Bestseller, wurde Rückkehr nach Reims erst jetzt ins Deutsche übersetzt. Seit Mai mussten bereits 6 Auflagen nachgedruckt werden. Und es ist eins dieser Bücher, wo Leute sagen, hey, guck mal, kauf dir das mal, lies das mal. Leute unterhalten sich über irgendwas und dann sagt jemand, hey, genau, lies mal das Buch von dem Eribon, da steht was dazu. Das ist ein Buch, was ein paar Nerven getroffen hat, Seiten angeschlagen hat, die viele Leute in Deutschland gerade beschäftigen. Spiegel-Journalist Tobias Rapp, der die Veranstaltung moderiert, bringt es auf den Punkt. Wer in Deutschland das Buch liest, denkt unwillkürlich an den Aufstieg der AfD. Rückkehr nach Reims handelt davon, wie ein Milieu ein wütendes Ressentiment gegen alles entwickelt, was anders ist. Fremde, Homosexuelle, das System, die da oben in Paris, Brüssel, Berlin, die sich von den Eliten abgehängt, von den linken Parteien verraten fühlen und daher nach rechts schwenken, immer nationalistischer auftreten und Europa ablehnen. Das Buch ist sowohl eine persönliche Spurensuche als auch eine kollektive Autobiografie Frankreichs und seines Klassensystems. Es stellt die Frage, wo sich die Linke in unserer Gesellschaft heute befindet. Der Schüler von Pierre Bourdieu und gefeierte Biograf von Michel Foucault zählt in Frankreich zu den prominenten Intellektuellen. Er ist regelmäßig in Presse und Rundfunk präsent. Als Spezialist für Gender und soziale Fragen ist er in Berkeley ebenso begehrt wie in Buenos Aires und Berlin. Er schreibt sehr eindringliche, verständliche, persönliche Sätze. Rückkehr nach Reims hat er nach dem Tod seines Vaters begonnen, mit dem er 30 Jahre keinen Kontakt gehabt hatte. Eribon stellte sich die Frage, warum er mit seiner Familie gebrochen hatte. Und fand die Antwort, vor allem in der Spaltung der Gesellschaft. Als ich in diesem Milieu der Kultur und Bildung in Paris ankam, war es sehr schwer, zu meiner Herkunft zu stehen. Um dazuzugehören, musste ich den Geruch des Proletariers, der an meiner Haut klebte, abwaschen. Ich musste meine Art zu sprechen ändern und mich zu einem kultivierten Intellektuellen umformen. Gleichzeitig dachte ich, ich könnte als Schwuler nur unbehelligt leben, wenn ich mich von dem homophoben Milieu, aus dem ich komme, ablöse. All das betrachte ich heute als eine gesellschaftliche Gewalt, die gegen mich ausgeübt wurde. Es ist kein Zufall, dass bei der Lesung in der ersten Reihe ein schmaler, junger Mann zu entdecken ist, der ständig Fotos mit seinem Telefon macht. Es ist Geoffroy de Laganerie, der ebenso zum Umfeld Didier Eribons zählt, wie im Übrigen auch Édouard Louis, der in seinem überaus erfolgreichen Roman »Das Ende von Eddie« in gewisser Weise die Rückkehr nach Reims aus der Sicht eines heute Anfang 20-Jährigen weitergeschrieben hat.